Deutschlandfunk Kultur Interview. Besuch aus den USA in München. Sheryl Sandberg, die Vizechefin von Facebook, ist dort, um Geld zu geben für ein Institut für künstliche Intelligenz und vor allem, um gut Wetter zu machen nach den Skandalen des letzten Jahres. Die Frage, wie viel Macht das Unternehmen hat mit seinen Daten und wie einfach sie genutzt werden können, um zum Beispiel auch Wahlen oder Abstimmungen wie den Brexit zu manipulieren. Zu Gast heute im Deutschlandfunk Kultur Christoph von Marschall, Journalist und Autor, Kenner der Vereinigten Staaten insbesondere. Sheryl Sandberg hat gesagt, jetzt in München, Facebook hat sich geändert. Wir sind weiterhin darauf angewiesen, Herr von Marschall, dass wir dem in gewisser Weise vertrauen müssen. Ist das ausreichend? Nein, man muss nicht nur vertrauen, man muss vor allem sozusagen ein bisschen neu denken. Am Anfang waren diese ganzen neuen Medien unheimlich faszinierend und es bedeutete mehr Demokratie und man ist angeblich weniger gesteuert. Und auf einmal merken wir dann, so einfach ist es halt doch nicht, sondern in diesen großen Apparaten, die bringen sehr viele neue Chancen. Natürlich kann man sich heute in einer Weise vernetzen, wie das vor 20 Jahren gar nicht möglich gewesen wäre. Kann man sich auch seine Informationen selber zusammenstellen, ohne auf die Medien, die klassischen, im gleichen Maße angewiesen zu sein. Aber es hat eben auch eine Rückseite und die bedeutet eine ganze Menge Manipulationsmöglichkeiten. Und wir lernen zum Beispiel, dass klassische Medien eben auch eine Filterfunktion haben, dass dort eben aussortiert wird, was Werbung ist, was falsche Behauptungen sind und so weiter. Und mit Facebook haben wir ja nicht nur diese inhaltlichen Probleme, dass Facebook sicher dazu beigetragen hat, dass es Manipulationen in den amerikanischen Wahlen gab. Und es gab halt hunderttausende Fake-Accounts, wo überhaupt keine Leute dahinter standen. Das hat Facebook überhaupt nicht überprüft. Denen war auch nur wichtig, dass sie möglichst viele Nutzer vorweisen können, ob das wirklich Nutzer sind oder was ganz anderes. Das spielte so lange keine Rolle. Da hängen ja auch natürlich Börsenkurse und sonstige Dinge dran. Und insofern ist das jetzt eine Reaktion, die auch ein bisschen mea culpa ist. Also wir haben verstanden, wir müssen was ändern. Ob Facebook wirklich schon so viel geändert hat, wie sie ändern müssen, das wird die Zukunft erweisen. Aber es gibt darüber hinaus ja auch noch andere Konflikte, zum Beispiel um Steuerzahlen, wo die angemeldet sind. Also nein, wir müssen Facebook gar nicht vertrauen, sondern man soll diesen kritischen Umgang, einen kritisch-freundschaftlichen Umgang beibehalten. Und da, wo Korrekturen nötig sind, muss man eingreifen. Aber natürlich ohne dieses Instrument, das ja auch positive Seiten hat, kaputt zu machen. Das ist sicher nicht unser Interesse. Aber die haben zu viel Macht und denen muss entgegengetreten werden, sowohl was die Inhalte, was die Nutzerregeln, aber auch was das Steuerzahlen betrifft. Die Frage ist natürlich auch, wer strukturiert, wenn wir mal die Steuern außen vor lassen kurz, aber wer strukturiert diesen öffentlichen Raum, diesen öffentlichen Debattenraum, der da ja stattfindet? Das ist ja in gewisser Weise das kalifornische Modell, das wir durch Facebook, aber auch durch Google und andere weltweit transferiert bekommen haben, zumindest in die freie Welt. Und das ja letztendlich wahrscheinlich auch, ich denke jetzt an Kalifornien, die Erfahrung eines Staates, der irgendwie immer pleite ist und eigentlich kaum Infrastruktur vorhalten kann, also eines fast abwesenden Staates, dass man dann sagt, auch so mit ein bisschen Hippie-Geist der 70er Jahre, wir organisieren das selbst. Hippie-Geist ist die schöne Beschreibung, man kann aber halt auch sagen privatkapitalistisch. Stößt das ganz objektiv an die Grenzen? Also müsste man da auch grundsätzlich ran an diese Frage, wer darf das? Wer kann so viel Öffentlichkeit herstellen? Na, wir haben hier wirklich zwei unterschiedliche Generalvorstellungen, wie sich sowas regelt. Nicht? In Deutschland würden wir sagen, wenn es Missbrauch gibt, dann muss der Staat eingreifen, kontrollieren, Gesetze machen, was durchsetzen. Nicht? Und die Amerikaner haben halt ein ganz großes Misstrauen gegenüber dem Staat und die sagen eher, nee, das muss ich halt regeln. Und die würden sagen, was im Moment passiert, ist doch ein Beweis, dass es funktioniert. Es hat Missbräuche gegeben. Missbräuche werden sie nie verhindern. Es gibt die Frage, wie man darauf reagiert. Die Gesellschaft reagiert. Es gibt Leute, die ihre Facebook-Accounts abmelden. Die erzeugen Druck auf diesen Konzern, dass der seine Regeln verändern muss. Also wahrscheinlich würden sich beide Seiten in ihrem Denken bestätigt fühlen. Die Amerikaner würden sagen, ja, hier gibt es doch eine Korrektur. Also funktioniert unser Modell der inneren Korrektur. Und die Deutschen würden sagen, na, weil es immer noch Missstände gibt, ist mal wieder bewiesen, wenn der Staat nicht eingreift, dann werden die Dinge nicht korrigiert. Und die wahrscheinlich ist die Wahrheit ein bisschen zwischendrin. Man darf durchaus Vertrauen dazu haben, dass gesellschaftlicher Protest, Veränderung von Nutzerverhalten, auch Druck auf Konzerne ausübt. Aber es gibt manche Probleme und deswegen mit den Steuern, das können Nutzer nicht regeln, sondern ob Google und Facebook und wie sie alle heißen, auf eine faire Art und Weise Steuern bezahlen oder sich immer die steuerfreien Räume aussuchen, das können letzten Endes nur Regierungen durch Absprachen untereinander verändern. Beispielsweise die Europäische Union, die da gerade sehr positiv hervorprescht in dieser Frage. Ich war bis vor kurzem eigentlich immer ein Anhänger mal knapp gesagt, fast schon der Zerschlagung solcher Strukturen. Ja, also, dass man sagt, das ist öffentliches Gut. Jetzt habe ich neulich den Gedanken des israelischen Historikers Harari aufgenommen, gelesen, der uns die 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert als Bestseller in den Schrank gestellt hat. Und der gesagt hat, letztendlich ist es eigentlich egal, bei einer Größe dieser Art wie Facebook, das eben auch mit seinen anderen Anbietungen, also zum Beispiel Instagram umfasst, ist es eigentlich egal, ob das öffentlich ist oder privat, denn der Druck, wie verantwortlich für die Öffentlichkeit zu handeln, ist dann bei einem Privatunternehmen dieser Größe fast genauso groß, als wäre es die öffentliche Hand. Mal hoffen, dass das so stimmt. Es gibt aber natürlich auch noch, wenn wir jetzt mal von der Konkurrenz der Modelle ausgehen und das global betrachten, das chinesische Modell. Also wir haben das amerikanische irgendwie so privat angehauchte Checks and Balances System, das man kann schon darauf vertrauen, dass es sich weiterentwickelt, und wir haben die sehr strukturierte eingreifende Vorstellung Chinas, das Sozialbonussystem, was da auf dem Weg ist, also wo Menschen auch wirklich in ihrem Sozialverhalten bewertet werden. Da frage ich mich an dieser Stelle, wo bleibt da Europa? Kann Europa da nochmal sozusagen einen eigenen Twist reinbringen, ein drittes Modell, einen dritten Weg dazwischen? Naja, hoffentlich, weil bei uns die Individualrechte hoffentlich etwas weiter ausgelegt werden und geschätzt werden als in China. Ich meine, China ist in dem Sinne eine Erziehungsdiktatur. Der Staat gibt vor, was richtiges gesellschaftliches Verhalten ist. Und ich glaube, keiner von uns wollte wirklich unter diesen Bedingungen gerne leben, auch wenn Teilaspekte, die kann man immer positiv begründen. Ja, ist das nicht gut, wenn man für gesellschaftspositives Verhalten belohnt wird und für nicht so positives Verhalten bestraft wird? Das klingt in der Theorie wunderbar. Es geht dann um die Praxis. Und der europäische Weg ist sicher, dass wir wesentlich mehr Individualrechte haben als in China. Und dennoch, dass wir auch ein bisschen mehr als die Amerikaner an staatliches Eingreifen glauben. Aber das ist nicht sozusagen eine Äquidistanz irgendwo in der Mitte zwischen dem chinesischen und dem amerikanischen Modell. Das wäre mir ein bisschen zu naiv, sondern wir sind grundsätzlich eine offene, freiheitliche, individuelle Gesellschaft. Und deswegen ist der Hauptbetonung auf den Rechten des Individuums. Und das staatliche Eingreifen findet da sehr, sehr schnell seine Grenzen in einer Art und Weise, die in China eben nicht möglich ist, weil es ein staatliches, autoritäres System ist, das eben die individuellen Rechte unter dieses staatliche Eingreifen stellt.